Heute wird es düster, lieber Melanie. Es ist nämlich eine der besten und schönsten Operngeschichten, die wir erzählen. Und sie ist auch eine der dramatischsten. Aber auch eine wunderbare Liebesgeschichte. Wir haben vier große Hauptfiguren. Tosca, die gefeierte, bekannte Opernsängerin. Dann ihr Geliebter, der Mario Cavaradossi, Maler. Malt gerade ein großes Madonnenbild in einer Kirche. Dann der gefürchtete Polizeichef Scarpia. Bösewicht, wie ein Buche steht. Und es gibt einen politischen Gefangenen. Angelotti. Der ist gerade auf der Flucht. Er ist aus dem Gefängnis ausgebrochen und flieht zu seinem Freund Cavaradossi in die Kirche hinein. Hier möchte er sich verstecken und Mario möchte ihm dabei helfen. Und in dem Moment möchte Tosca in die Kirche hinein. Die Türe ist verschlossen. Mario, Mario, Mario. Und Mario antwortet, Sonne, Queen. Ist ja alles gut. Weshalb ist die Türe geschlossen und mit wem hast du gesprochen? Eine Eifersuchtsszene? Ja. Oh nee. Groß. Dann entdeckt sie auch noch, dass auf dem Bild nicht sie abgebildet ist, sondern eine unbekannte Blonde mit blauen Augen. Und sie selber hat schwarze Augen. Du malst ihr die Augen schwarz? Dann bin ich beruhigt. Cut. Und Mario hat Zeit, mit Angelotti die Flucht weiter zu planen. Da ertönt von Weitem ein Kanonenschuss. Okay. Die Flucht wurde entdeckt. Angelotti muss los. Cavaradossi sagt ihm, wo er sich verstecken kann. Da kommt Auftritt Scarpia. Er schnappt sich die Tosca und er schnappt sich Cavaradossi. Szenenwechsel. Wir sind auf der Engelsburg. Mario ist gefangen und wird festgehalten. In der Folterkammer wird er gefoltert. Tosca muss sich das mit anhören. Irgendwann mal bricht sie zusammen und sagt, ich halte es nicht aus. Ich werde dir verraten, wo Angelotti versteckt ist. Scarpia schickt die Schergen los und Angelotti kann sich nur durch einen Selbstmord der Gefangennahme entziehen. Das ist das erste Opfer. Cavaradossi wird zum Tode verurteilt von Scarpia. Scarpia verspricht der Tosca, dass er nur zum Schein hingerichtet wird, wenn sie mit ihm eine Nacht verbringt. Genau, dieser Sauhund. Ja. Das ist nein, aber deutlich. Ja, sie weiß, das ist die einzige Möglichkeit, ihren Geliebten zu retten. Sie betet und fragt, weshalb passiert es mir? Sie entdeckt den Dolch auf seinem Schreibtisch und als Scarpia über sie herfällt, ersticht sie ihn und er stirbt. Hier hast du den Kuss der Tosca. Tosca rennt zu Cavaradossi. Der ist eingesperrt auf der Engelsburg. Und wartet auf seine letzte Stunde. Und dabei überkommen ihn die Erinnerungen und er singt. Veloce van le stelle, ora ci baciano languide carezze, e non amo tu mai tanto la vita, tanto. Ungünstiger Zeitpunkt, um zu sterben. Sau blöd. Ja. Sie sagt, du wirst nur zum Schein erschossen. Mhm. Spiel gut mit, fall zu Boden, schließ die Augen, wie echt. Mhm. Und ich konnte dich dann holen und wir fliehen aus diesem Land. Cavadossi stellt sich vor das Schießkommando und die schießen. Tosca nähert sich und stellt fest, ihr Mario ist wirklich tot. Scarpia hat sie betrogen. Und sie hat nur noch eine Möglichkeit. Sie stürzt sich von der Mauer. Hat's geklappt? Bist du tot? Ja. Gut.